Frequency, Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Eine Stunde Netzmusik hier auf Byte FM mit Christian Grasser am Mikrofon. Hallo. Das Netz macht die Welt zu einem Dorf. Das hört man immer wieder. Dass das aber nicht nur ein Spruch ist, wird vor allem dann klar, wenn man sich mit Musik beschäftigt. Vor ein paar Jahren wäre es wahrscheinlich unmöglich gewesen, an Musik von, sagen wir mal, ecuadorianischen Trip-Hop-Bands zu kommen, vor allem ohne Vertriebsstrukturen durch Plattenfirmen oder Promotion-Agenturen. Durch das Netz sind diese Wege in die weit entfernten Subkulturen aber nur noch einen Mausklick entfernt. Über diesen simplen, aber gleichzeitig großartigen Fakt könnt ihr mal nachdenken, wenn ihr den jetzt folgenden Track hört, und zwar Tan Simple von Mun aus Ecuador. Como un niño soy. Musik aus Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Mun heißt diese sechsköpfige Band und ihre Musik steht frei im Netz, unter anderem bei der Musikplattform Bandcamp. Etwas breiter aufgestellt ist der Künstler Tobias Borelius. Aus Schweden kommt der Gute und er macht mit seiner Band Emerald Park bereits seit Jahren Musik und hat daher vertriebsmäßig schon verschiedenste Erfahrungen sammeln können. Seine Musik erschien bei einem konventionellen Label, bei Netlabels und auch in kompletter Eigenregie. Bei seinem Soloalbum trafen nun all diese Wege irgendwie aufeinander. Anfang des Jahres erschien sein Album auf CD. Dann bei einem schwedischen Label, Smaragd Records, und nun, ein Dreivierteljahr später, hat es auch den Weg ins freie Netz gefunden, und zwar über die Netlabels AF Music und 23 Seconds. Wir hören Boxlute von Tobias Borelius. Allzum du sehen, allzum du hören, versin på konto. Sida upp och sida ner. Jag får en summa, du ett besked. Du låter orden smälta in. Ett bokslut. I wanna get my money back. No, I did not pay for all this shit you gave me, singen Mastermind XS in ihrem Track All Back to Me. Reset All Systems heißt das passende Album dazu und bei diesen beiden Titeln könnte man fast meinen, dass der Track ein Kommentar zur immer noch anhaltenden Finanzkrise sei. Aber ob die beiden Saarbrücker Musiker das wirklich so beabsichtigten, ist jetzt hier natürlich reine Spekulation. Fakt ist jedenfalls, dass ihr Album bei dem Netlabel Angel Dust erschien. Links dorthin findet ihr bei uns im Byte FM Magazin auf byte.fm/magazin. Basically, I'm saying hey. Ein französischer Titel von einem italienischen Künstler, der wiederum bei einem deutschen Netlabel veröffentlicht wurde. Manuel Azzeni hat mit Sleepwalkers Walk Home seine Debüt-Release bei Up It Up ins Netz gespült. Normalerweise ist er als Musiker und Produzent beim Overnights Collective in Florenz aktiv. Im Oktober kam nun seine Solo-EP mit 5 Stücken, die alle irgendwie zwischen Dub und Hip-Hop anzusiedeln sind. Mit bunten Genremischungen kennt sich auch ein anderer Künstler gut aus, beziehungsweise eine andere Künstlerin, Zoe Lila nämlich. Aus der Berliner Solo-Musikerin ist mittlerweile auch so eine Art Kollektiv gewachsen. Ihr neues Album steht in den Startlöchern und die Vorab-Single ist schon jetzt im Netz. Wir hören Come On. Come on, come. All those flashing lights, all the friendly voices, cheap talk, so sweet, white noises. Calling you, calling me, all about calling the shots, and they won't stop. Unless you kill yourself. All the love they give, all the heart they take in. Hands down, no, never mistaken. Falling and falling out, fuck, it's all falling apart, and still they won't stop. I'm almost losing my mind. Yeah, I'm losing my mind. Come on. All those precious quotes, all that righteous preaching. Ain't no flow and no blue notes in what they teaching. Playing you, playing me, playing the same old song over, and they won't stop unless you sing along. All those fantasies, all that you desire. All those tempting gifts, try taking you higher. Giving up, giving and giving what you've been given, and they still don't stop. I'm almost losing my mind. Yeah, I'm losing my mind. Neue Single von Zoe Lila aus Berlin. Die Single ist der kleine Vorbote auf ihr bald erscheinendes Album Digital Guilt. Das wird mit etwas Verspätung im Februar kommen. Wer nicht mehr so lange auf neue Songs warten will, der muss Zoe Lila bei einem ihrer vielen, jetzt doch bald folgenden Live-Auftritte besuchen. Am 4. November zum Beispiel im Love Light in Berlin-Friedrichshain. Live kann man den nächsten Künstler leider nicht erleben. Dafür kann man aber seine Musik im Netz finden. Jash nennt sich der britische Remix-Künstler. Hier sind zwei Stücke seines Summary-Mixtapes. Die springen umher und zwar irgendwo zwischen Hip-Hop und gechillten Ambient-Sounds. He who binds to himself for joy does the winged life destroy. But he who kisses the joy as it flies lives in eternity's sunrise. William Blake. April showers bring May flowers. The young and the restless pushing our powers. Not like a bee, I'll plant my seed. But I did smell the roses, and they smelled me, if you know what I mean. Huh. Yeah, never the type to cut them down at the base of the stem and then put them on my arm like I need attention. The feather's subject to good and bad weather, but the flower holds you down regardless of better. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Clenched fist could never grasp this. They say, if you love it, let it go. If you love it, let it go. If you love it, let it go. It comes back, it's yours. Let her go three times. She came back once more. Knew I couldn't be with just another queen. Just content with deteriorating. Made plans for the future, man. I wasn't gonna lose her. Now that she's mine, we got surprised in nine. Neo couldn't dodge the blessing in disguise. Maybe a surprise, but not a mistake. You can't mess around with the timing of fate. Our plans, worthless. My daughter, purpose. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Maybe William Blake was a fake who only taught his wife to read so that she could tell him how he was a genius, since no one else was stroking his ego. But I do know why the caged bird don't sing. Ask my man Panda, he'll tell you some things. Not that I'm some kind of howling wolf or rolling stone. I ain't got the blues. Definitely no intentions of roaming from home. But this bug in a rug is tangled in love. While the bees of the season are floating above, painting their streets with pollen and peace. The pollen looked a little like Banksy's piece, where the rose was caught in a mousetrap feast. It served as a warning to those below and all the passed by but still didn't know. It's hard to see the light when you're staring at the sun, but it's easy to pick a fight with the one that you love. So take a step back and let go for once. Take a step back. Jesus Christ, Lemmy, you're killing them, Smalls. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Jesus Christ, Lenny, killing those Smalls. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. Don't ever let go of the fluidity of the ocean, don't ever let go. FM. Woman alone. When she cannot be sure which of two lovers it was with whom she felt this or that moment of pleasure, of something fiery streaking from head to heels, the way the white flame of a cascade streaks a mountainside, seen from a car across a valley, the car changing gear, skirting a precipice, climbing. When she can sit or walk for hours after a movie, talking earnestly and with bursts of laughter with friends, without worrying that it's late, dinner at midnight, and her time spent without counting the change. Covered with books, and no one is kept awake by the reading light, and she disconnects the phone to sleep till noon. Then, self-pity dries up, a joy untainted by guilt lifts her. She has fears, but not about loneliness. Fears about how to deal with the aging body, how to deal with photographs of the mirror. She feels so much younger and more beautiful than she looked. At her happiest, or even in the midst of some less than joyful hours, sweating patiently through a heat wave in the city, or hearing the sparrows at daybreak, dully. Maybe she could get to be tough and wise. some way. Anyway, now at least she's past the time of mourning. Now she can say without shame or deceit, oh, blessed solitude. Woman alone. Aus Mexico City, Woman Alone von Yoni, einem mexikanischen DJ und Produzenten, der schon einige Male bei Bad Panda Records auftauchte. Waiting for the Sun ist die aktuelle digitale Single des Mexikaners. Woman Alone ist die B-Seite der Single, wenn man so will, auch wenn diese Bezeichnung im MP3-Zeitalter natürlich veraltet ist. Apropos veraltet, aber trotzdem großartig. Vielleicht erinnern sich einige von euch an die Everly Brothers, deren 50er-Jahre-Hit All I Have to Do is Dream zählt laut Rolling Stone Magazine zu den 500 besten Songs aller Zeiten. Da kann man sich also schon mal mit einem Cover heranwagen. Das dachten sich wahrscheinlich The Lone Drifter. Das Ergebnis landete kürzlich auf der Harbinger of the Sun Compilation und die fand natürlich ihren Weg ins Netz. Dream, when I want you in my arms, when I want you in all your charms, whenever I want you, all I have to do is dream. When I feel blue in the night, and I need you to hold me tight, whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. But I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Taste your lips a while, anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. All I Have to Do is Dream von The Lone Drifter im Original von den Everly Brothers aus dem Jahr 1958. Obwohl geschrieben wurde der Song von wiederum jemand anderem, und zwar Felice Bryant. Berühmt wurden jedoch, wie so oft, die Interpreten, die Everly Brothers. The Lone Drifter haben es immerhin mit diesem Song auf eine Mini-Compilation geschafft. Harbinger of Sun heißt die und wurde von dem kanadischen Label und Künstlerkollektiv Badgerland Records zusammengestellt. Darauf ist auch der folgende Track zu finden: Springtime von Lost Stompin' Tom. Snow lit my way. Snow lit my way. Snow lit my way. I pushed your nest down, I broke your eggs down into a mess on the backyard lawn. Cried underneath the sun, hardened yolk I beamed. I could see color. Now snow lights my way. Now snow lights my way. Just keep with the sides. I've not been a kid in this looking at you there. I saw the light in your head. Clouds von Wyler, einem Künstler aus Asheville, North Carolina, aus den USA also. Ein gewisser Edward Meddle steckt hinter diesem Projekt, das es leider gar nicht mehr gibt. Zumindest schreibt er das in seinem Blog. Im März veröffentlichte er seine Spring EP und wenn man die so hört, dann kommt man ziemlich schnell zu dem Schluss, dass es sehr, sehr schade ist, dass da nichts Neues mehr kommen soll. Wir hören noch ein Stück aus der digitalen Hinterlassenschaft des Amerikaners, irgendwie auch passend. Der letzte Song einer letzten EP eines Musikers, Try to Forget. Still stuck there. Instrumentalklänge von den Österreichern Andreas Klinger und Paul Plutt alias Shave and a Haircut. Obwohl hier nicht ganz klar ist, ob der Bandname korrekt ist, denn die beiden haben auch ein Musikprojekt mit dem Namen Viech. Es muss ja nicht immer alles bis ins letzte Detail geklärt werden. Was jedoch noch geklärt werden muss, ist das Ende dieser Sendung. Das steht nämlich an. Und es gibt noch zwei Songs, die gespielt werden wollen. Beide stammen von Kodak to Graph, einem Musiker aus dem US-Sonnenstaat Florida. Und ich sage das deshalb, weil die Musik alles andere als sonnig klingt. Sie würde eher in den skandinavischen Herbst passen. Mit Kodak to Graph verabschiede ich mich. Christian Grasse mein Name und ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!